starker Typ. Niemand hat dich lieb. Und du selber pfeifst auf alle Welt. Mit und ohne Heimatland ist nicht interessant. Nicht viel mehr mit oder ohne Geld. Sonnenbrille im Gesicht, meidest du das Licht? Manche fürchten schon, du seist dahinter blind. Tot, als wenn's dich nicht betreffe, fährst du deine Schicht und verhüllst die da am Leben sind. Immer nein, nichts als nein, kann so weise nicht sein, denn du bist doch da. Immer nein, nichts als nein, kann so weise nicht sein, einmal du sag ja. Deine Eltern sind schockiert, was ist nun passiert? Wer hat da versagt an dir, mein Sohn? Ist die Jazzmusik dran schuld? Fehlt uns die Geduld? Oder ist das heute der normale Ton? Am Abend klungerst du in den Clubs rum und manches Lachen bricht deine Schutz um und manches Hoffen hat dein Grinsen tot. Ist die alten Glatzen zum Kotzen und über die Jungen nach kürzlich motzen und dir ist gleich auf schwarzer Bein.